А я остался с носом. Und ich habe eine lange Nase. Моя комната холодная и темная. Mein Zimmer ist kalt und dunkel. Балкона нет. Balkon gibt es keinen. Стул только один. Stuhl nur einen. Стол круглый. Der Tisch ist rund. Стены разноцветные. Die Wände sind bunt. Одна из них голубая. Die eine ist hellblau. Другая синяя. Die andere dunkelblau. Третья серая. Die dritte ist grau. Четвертая коричневая. Die vierte braun. И кушетка сломана. Und die Couch ist kaputt. Бедняга. Sie armer.